Die weißen Tiger. Ganz in der Nähe der Abenteuerbucht, mitten im Meer, lag die Rumpelberginsel. François und Captain Tolpatsch hatten schon früh am Morgen mit der Flunder dort geankert und Walli das Walross als Wache an Bord gelassen. Seitdem suchten sie die Insel von oben bis unten und von links nach rechts ab. Wobei der Captain alles mit seiner Kamera filmte. Wir sind hier auf der Rumpelberginsel. Hier soll wirklich wahrhaftig der weiße Tiger herumwandeln. Den schon seit vielen Jahren keiner mehr gesehen oder beobachtet hat. Das wird sich heute ändern. Ich werde den weißen Tiger finden. Entschuldige, wenn ich dir widerspreche, aber Tiger sind kluge, scheue Kreaturen. Und ich bin mir sicher, dass ich... Nein. Natürlich werde ich es sein, der den Tiger entdeckt. Die beiden waren wieder einmal so mit Streiten beschäftigt, dass sie das Tier mit dem weißen Fell und den grauen Streifen im Dickicht gar nicht bemerkten. Mein aufgeregter Assistent wird mir helfen, den Tiger zu finden. Ah, von wegen, ich bin nicht der Assistent. Du bist der Assistent und ich bin der furchtlose Tigersucher. Oh, nein. Ich bin der Tigersucher. Dass ich nicht lache. Du bringst mich zum Lachen. Zu Hause in der Abenteuerbucht tobten die Fellfreunde unterdessen über die Wiese. Wollen wir spielen, kleiner Schmetterling? Sie spielten Fangen und halfen den Kindern dabei, ihre Drachen steigen zu lassen. Danke, Rocky. Und jetzt wirf ihn einfach hoch. Juhu! Der Drachen der kleinen Julia flog hoch hinauf in den Himmel. Es macht richtig Spaß, zusammen zu spielen. Das fanden alle. Obwohl Marshall sich gerade in der Reifenschaukel eine Pause gönnte. Doch, geschafft. Spielen kann anstrengend sein, aber es macht Riesenspaß. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel. Ganz schön windig geworden. Halt den Drachen gut fest sonst. Doch der Drachen hatte sich bereits losgerissen und hing nun zwischen den Zweigen eines Baumes. Oh nein. Das ist nicht so schlimm. Wir holen ihn wieder runter. Wir bauen eine Hundeleiter. Schnell stellte sich Rocky neben den Stamm. Rubble kletterte auf seinen Rücken. Dann folgten Zuma, Chase und Sky. Marshall, kommst du bitte? Ohne dich kommen wir an den Drachen nicht ran. Aber so schnell kam Marshall nicht aus dem Reifen heraus. Ich kann nicht! Er schaukelte vor und zurück und immer höher. Nicht so toll, Marshall, sonst... Zu spät. Marshall war bereits gegen die Hundeleiter geprallt und alle fielen um. Ups, Entschuldigung. Hey, ich glaube, diesmal klappt's. Wieder nahm Marshall Anschwung, konnte sich befreien und erwischte dabei auch noch den Drachen. Nichts passiert. Danke, Marshall. Danke, Fellfreunde. Captain Tolpatsch und François hatten mittlerweile den hohen Berg in der Mitte der Insel erreicht. Ah, das war's mit dem dichten Dickicht und nun starten wir direkt durch, Cousin. Ich sehe keinen Tiger. Es ist anstrengend, Tiger zu suchen. Ich habe schon Hunger. Wir können einen Tintenfischsnack knabbern und die Umgebung auskundschaften. Aber unter ihnen grollte es. Und François ließ erschrocken seinen Rucksack fallen. Was ist denn jetzt los? Das sind vielleicht die Tiger, die aus Angst vor uns weglaufen. Horatio, es war alles umsonst. Warum haben wir nur so viel Pech? Wir werden nie die Tiger finden. Warum habe ich mich von dir überreden lassen, diesen dummen Ausflug zu machen? Ich hab dich überredet? Das ist nicht wahr, François. Du warst ganz wild darauf, die weißen Tiger zu finden. Dein Boot, dein Ausflug. Sie hatten den Tiger schräg neben ihnen immer noch nicht entdeckt. Oder besser, die Tiger. Einen großen und einen kleinen. Und der Kleine untersuchte gerade neugierig den Rucksack. Aber es war deine Idee. Ich glaube, da brüllt ein Tiger. Das war aber kein Tiger, sondern wieder dieses merkwürdige Grollen. Und der kleine Tiger verkroch sich erschrocken im Rucksack. Außerdem schmeckte ihm der getrocknete Tintenfisch darin wirklich sehr lecker. Folge mir, mein Assistent. Ich werde den Tiger finden. Ich bin ganz bestimmt nicht dein Assistent. Doch François schnappte sich seinen Rucksack und lief geradewegs auf die Höhle zu, die sich direkt vor ihnen im Berg befand und aus der das Grollen gekommen war. Aber dann zögerte er. Vielleicht ist wirklich ein Tiger in dieser Höhle. Du gehst am besten mit deiner Kamera. Ich bitte dich, du bist doch hier der große Tigersucher. Ich bin nur dein Assistent, vergessen. Den großen weißen Tiger hinter sich sahen die beiden erst in letzter Minute. Schneeweiß war er, mit grauen Streifen und blauen Augen. Das ist märchenhaft majestätisch. Der weiße Tiger. Monument. Oh. Freut Hallo. Mich. Und er kam direkt auf sie zu. Ah! Hilfe! Die beiden rannten so schnell davon, dass sie nicht aufpassten. Und kopfüber in ein tiefes Loch fielen, das sich gleich hinter dem Höhleneingang befand. Dieses Getier ist ganz gewaltig. Oh ja, und wir haben ein gewaltiges Problem. Wir sitzen fest. Mit einem Tiger über sich. Es gab nur einen Ausweg. Ich rufe besser die Paw Patrol. Die Fellfreunde tobten immer noch über die Wiese, als Ryders Paw Pat sich meldete. Hallo, Captain Tollpatsch, wie geht's? Nicht gut, Ryder. Wir sind auf der Rumpelberginsel in eine Höhle gestürzt und es gibt kolossale Komplikationen. Was für Komplikationen? Einen Tiger! Der in diesem Moment zum Sprung ansetzte. Oh, das ist wirklich eine Komplikation. Hilfe! Oh! Doch es kam noch schlimmer, denn der Captain verlor vor Schreck sein Handy und das fiel in ein Loch neben ihnen. Das Handy! Es ist ganz tief runtergefallen. Wir haben wirklich ernstere Probleme, als das Handy wiederzubekommen. Der Tiger kam näher und näher. Die beiden Cousins wichen immer weiter zurück. Bis auch sie in ein Loch stürzten. Es war sehr tief und mehrere Tunnel zweigten dort ab. Captain Tollpatsch rutschte den einen hinunter, François den anderen. Und bald war jeder von ihnen allein. Irgendwo im Rumpelberg. Und der Tiger, der verschwand in einem weiteren Tunnel. Ryder zögerte nicht, nachdem die Verbindung abgebrochen war. Captain Tollpatsch, François, hallo? Oh, oh, wir müssen uns beeilen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky flitzten sofort hinüber in die Einsatzzentrale. Nur Marshall steckte immer noch im Reifen fest. Er schaukelte vor und zurück und vor und zurück. Oh, oh. Das Seil riss und schon rollte er seinen Freunden hinterher. Achtung! Es tut mir leid. Ich weiß, ihr seid genauso gerädert wie ich. Der gläserne Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Freunde hinauf in die Zentrale. Auf dem Weg nach oben schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Dieses Mal aber in ganz besondere. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder! In Fallschirmspringeranzügen! Toll! Pfoten stark! Das sind Pilotenanzüge. Extra gemacht für einen ultimativen Einsatz in der Luft. Captain Tollpatsch und François sitzen in einer Höhle auf der Rumpelberginsel fest. Zusammen mit einem Tiger. Tiger? Am schnellsten finden wir die Höhle, wenn wir den Berg aus der Luft absuchen. Dann springen wir mit den Fallschirmen runter. Für diesen Einsatz brauchen wir... Sky, du bekommst für diesen Einsatz einen besonders großen Hubschrauber und fliegst mit den anderen dorthin, wo sie abspringen. Ja, ich bin der Flughund. Ich heb jetzt ab. Chase, Marshall, Rocky und Rubble. Ihr springt mit den Fallschirmen ab und sucht in der Höhle nach den Tollpatschen. Alles klar, wir heben jetzt ab. Und Zuma, du fliegst mit deinem Mini-Düsenantrieb den Berg von außen ab. Falls die Tollpatschs woanders rauskommen. Ab in die Luft. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, der ebenfalls einen Pilotenanzug trug, rutschte die Stange hinunter, die ihn zu seinem Spezialfahrzeug brachte. Einem Quad, das fliegen konnte. Sky dagegen sauste die große Rutsche hinunter und sprang dann in ihren Spezialhubschrauber. Er war so groß, dass alle darin Platz hatten, verfügte über eine Plattform an der Unterseite und einen kleinen Hubschrauber für besondere Einsätze. Kaum waren alle an Bord, hoben sie ab. Auch Ryder auf seinem fliegenden Quad. Auf der Rumpelberginsel suchte Captain Tollpatsch die Tunnel unterdessen nach seinem Cousin ab. François! François! Horatio! Fürchte dich nicht, François! Keine Angst, Cousin! Ich habe keine Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Zusammen mit einem Tiger in einer Höhle gefangen zu sein, ist kein Grund zur Panik. Wenn ich etwas nicht habe, dann ist es Panik. Ah! Trotzdem erschraken beide, als sie plötzlich zusammenstießen. Waren aber auch sehr erleichtert. Hol mal die Taschenlampe raus, die ich in den Rucksack gepackt habe. François setzte also den Rucksack ab, öffnete ihn und zum Vorschein kam... Ah! Ah! Ein Tiger! Aber ein sehr kleiner. Na sowas? Ha, ein Tigerbaby. Nein, ist das niedlich. Oh, das ist es wirklich. Und jetzt weiß ich auch, warum der große Tiger uns gefolgt ist. Das ist bestimmt die Mama. Na gut, dann müssen wir die Mama finden und ihr das Junge zurückbringen. Und was schlägst du vor, wie wir das anstellen sollen? Dieses rumorende Rumpeln ist recht rätselhaft für einen Berg. Warum haben wir nur so viel Pech? Aber Hilfe war bereits unterwegs. Direkt vor uns liegt die Rumpelberginsel. Und da ist auch die Flunder. Hallo, Walli. Hallo. Das Walross winkte mit der Flosse. Du hast uns gut hierher geführt, Sky. Und jetzt suchen wir die Tollpatschs. Ich habe die Höhle noch nicht entdeckt. Rubble, was ist mit dir? Ich sehe auch noch nichts. Aber vielleicht entdecken wir den Rumpelberginsel-Tiger. Siehst du schon was? Ich hoffe nicht. Der ist mir zu groß. Kleine Katzen habe ich lieber. Klitzekleine Miezekätzchen. Aufmerksam umflogen sie den Berg in der Mitte der Insel. Wahnsinn! Das ist ja wirklich ein Riesenberg! Die Höhle könnte überall sein. Seht mal dort drüben! Da blitzt irgendwas in der Sonne! Sky schaute auf den Bildschirm vor sich. Eine Videokamera! Und direkt neben einem Höhleneingang. Gut gesehen, Sky. Das gucken wir uns genauer an. Es ist nicht genug Platz für den großen Hubschrauber. Es wird also Zeit, dass ihr abspringt. Los, los, los, los! Aha! Ohne zu zögern sprangen Rocky, Rubble, Chase und Marshall aus dem Hubschrauber. Einer nach dem anderen. Dann öffneten sie ihre Fallschirme und landeten sicher auf der Rumpelberginsel. Genau neben der Kamera. Wenig später war auch Ryder bei ihnen und hob die Kamera auf. Chase schnüffelte. Sie riecht nach Tintenfisch. Das ist bestimmt die Kamera von Captain Tollpatsch. Achiu! Und meine Katzenallergie meldet sich. Der Tiger muss auch hier sein. Der Tiger? Na kommt, wir suchen unsere Freunde. Zusammen liefen sie auf den Höhleneingang zu. Sky, wir gehen rein. Alles klar, Ryder. Zur selben Zeit suchten François, der Captain und der kleine Tiger einen Weg hinaus. Aber das war gar nicht so leicht. Nein, das ist nicht der Weg nach oben. Und der auch nicht. Falscher Tunnel. Was bist du doch für ein putziger Kuscheltiger, ja, und so verschmust. François, vielleicht hilfst du mir mal? Ich bin dabei. Ich beruhige das Kleine, bis wir seine Mama gefunden haben. Ein Tunnel tauchte neben ihnen auf. Aber er war eng und dunkel. Hoppla, falscher Weg. Also nicht da reinlaufen, Schmusekätzchen. Oh. Schutzsuchend kuschelte sich der Tiger in François' Arme. Wie du siehst, bin ich nicht mehr der Tigersucher. Nein, von jetzt an bin ich der Tigerschmuser. Jetzt sprang der kleine Tiger in die Arme von Captain Tollpatsch. Das ist wirklich ein kuscheliges Kerlchen. Genug herumgealbert. Finden wir nun hier raus oder nicht? Schon gut, schon gut. Gucken wir mal hier rein. Da war doch noch ein weiterer Tunnel. Aha, wie es aussieht, ist das der Weg nach... In dem jetzt die Tigermama erschien. Ängstlich wichen die beiden zurück, fielen durch ein weiteres tiefes Loch, landeten in einer unterirdischen Höhle und trauten ihren Augen nicht. Lava! Also darum rumpelt es immer so in diesem Berg. Es ist ein... Oh, ein Vulkan! Der Rumpelberg ist ein echter Vulkan? Ja, und das ist nicht gut. Der glühende Lavasee vor ihnen war ziemlich groß und unaufhörlich stiegen Blasen auf. Oh nein, der Vulkan ist wahnsinnig wild. Er steht kurz vor dem Ausbruch. Vor ihnen löste sich ein Felsstück und wurde von der Lava erfasst. Wow, wir müssen hier raus! François, der Captain und der kleine Tiger wollten also zurück. Aber von der anderen Seite sprang nun die Tigermama auf sie zu. Braves Kätzchen! Du liebes, großes Mama-Kätzchen! Doch der große Tiger hatte nur Augen für sein Baby. Glücklich schmiegten sich die beiden aneinander. Oh, wir müssen machen, dass wir hier rauskommen. Aber dafür blieb keine Zeit mehr. Zu spät. Das Felsstück, auf dem François und Captain Tolpatsch standen, brach ab und trieb mit ihnen auf den Lavasee hinaus. Dasselbe passierte auch dem kleinen Tiger und dann auch noch dem Großen. Ich frage dich nochmal, warum haben wir nur so viel Pech? Ryder und die Fellfreunde waren mittlerweile in der Höhle verschwunden. Sky, kannst du sehen, was wir sehen? Wenn ich eure Helmkameras anmache? Und schon konnte Sky vor sich auf dem Bildschirm jeden Schritt ihrer Freunde verfolgen. Keine Spur von den Tolpatschs. Ich ruf sie mal an. Das Klingeln kommt aus dem Loch. Vielleicht sind sie da unten. Captain Tolpatsch! François! Niemand war zu sehen. Das ist tief. Meinst du, du kommst da runter, Rocky? Na klar. Abseilhilfe! Rocky befestigte das Seil an einem Felsen und ließ sich dann langsam in das Loch hinunter. Ich kann sie nicht sehen. Ich auch nicht. Hier liegt nur das Handy. Rocky hob das Telefon mit seinem Greifer auf und machte sich an den Aufstieg. Vielen Dank fürs Raufholen. Schade, dass Sie es verloren haben. Doch nun fiel Rubble etwas auf. Ryder, hier liegt ein Tintenfisch-Snack. Den isst Captain Tolpatsch doch so gerne. Meinst du, sie sind hier runtergerutscht? Und der Tiger vielleicht auch? Nein, die große Katze muss da lang gelaufen sein. Da war sich Chase wegen seiner Katzenhaarallergie ganz sicher. Also darum haben sie ihn Rumpelberg genannt. Ryder, ich sehe am Fuß des Berges etwas. Und zwar nichts Gutes. Da kommen Dampfwolken heraus. Dampf? Zuma, zieh dir das mal näher an. Wird gemacht, Ryder. Sky, ich springe ab. Düsenantrieb. Dank seines Düsenantriebs konnte Zuma den Fallschirm genau dorthin steuern, wohin er wollte. Und er sauste direkt auf die Öffnung zu, aus der der Dampf kam. Unten im Berg grollte es jetzt immer öfter. Der Berg rumpelt ganz schön doll. Ein Berg, der rumpelt und auch noch dampft. Wir sind in einem Vulkan, der jeden Moment ausbrechen kann. Ein Vulkan? Mit Tigern? Oh nein! Wir müssen die Tolpatschs finden. Schnell! Aber Ryder, in jeden Tunnel zu sehen, dauert doch ewig. Ja, sie führen ganz tief in den Berg. Wenn der Rumpelberg ein Vulkan ist, dann sind die Tolpatschs vielleicht irgendwo da unten, wo die Lava ist. Wie können wir da hinkommen? Ich habe eine Idee. Fellfreunde, Ryder, wir treffen uns am Hubschrauber. Schnell verließ die Paw Patrol die Höhle und kurze Zeit später schauten sie sich den Berg gemeinsam von oben an. Da ist der Krater. Der Rumpelberg ist sicher ein alter Vulkan. Er ist vielleicht gar nicht so alt. Aufmerksam blickte Sky auf das Radargerät vor sich. Sky, was hast du vor? Durch diese Öffnung kommt man auf den Grund des Vulkans. Willst du etwa damit sagen, dass wir in einen brodelnden Vulkan springen sollen? Pfotenstark! Und ich sehe mal, was Zuma macht. Ich behalte euch von hier aus im Auge. Achtung, fertig und jetzt raus mit euch! Der Hubschrauber kreiste nun genau über dem Krater. Und Rocky, Rubble, Marshall und Chase ließen sich fallen. Doch die Fallschirme bremsten ihren Sturz ab und so schwebten die vier langsam dem Grund des Kraters entgegen. Wow. Das ist ein Erlebnis! Pass auf, dass du nicht hängen bleibst, Marshall! Das passierte Marshall zwar nicht, dafür stieß er aber gegen eine steinerne Säule und wurde wild im Kreis herumgeschleudert. Zur selben Zeit landete Ryder neben Zuma, der die dampfende Öffnung untersuchte. Hey Zuma, hast du was gefunden? Das ist eigentlich eine Höhle. Vielleicht kommen wir durch die Höhle zu den Tolpatschs. Wollen wir mal sehen, wo sie hinführt? Klar, nichts lieber als das. Also fliegen wir los. Die Tolpatschs dagegen wollten lieber hinaus als hinein. Ich weiß nicht, wie wir hier jemals rauskommen sollen. Sie trauten ihren Augen nicht, als sie die Paw Patrol mit ihren Fallschirmen entdeckten. Yeeha! Juhu! Die Helfer auf vier Pfoten! Die vier landeten nun genau neben dem Lavasee. Nur Marshall stand nicht ganz sicher auf seinen Pfoten. Wow! Alles dreht sich. Ist mir nur schwindelig oder sind es zwei Tiger? Meine Tigermama und ihr Junges. Das war so. Das Junge ist in den Rucksack geschlüpft, die Mama ist uns gefolgt und... Horatio, das kannst du später erzählen. Ich schlage vor, wir kommen zur Sache. Das sah Sky ganz genauso. Freunde, die Lava sieht gefährlich aus. Holt alle wieder auf festen Boden und dann nichts wie raus. Verstanden. Wuh. Abseilhilfe. Schnell befestigte Rocky sein Seil oberhalb der Felsen, zog sich hinauf und ließ dann einige dicke Steine herunterfallen. Wuh. Trampolin. Die Steine fielen genau auf Chase Netz, federten ab. Wuh. Schaufel. Und wurden von Rubble aufgefangen, der sie in den Lavasee beförderte. Sie sind wie eine Brücke, aber zum Drüberlaufen sind sie zu heiß. Ich weiß was. Wasserballons. Sofort sausten diese durch die Luft und zerplatzten über den glühenden Steinen. Das kühlt sie schön ab. Auch Zuma und Ryder näherten sich jetzt dem Lavasee. Wenn auch von der anderen Seite. Sie sind hinter dieser Wand. Vorsicht, ich bringe sie zum Einstürzen. Entschlossen lenkte Ryder sein Quad gegen die Felsen. Und zwar so geschickt, dass die Steine zerbrachen und nun eine Rampe bildeten. Ryder! Zuma! Die Idee mit der Steinbrücke ist gut. Captain Tollpatsch, François, hüpfen Sie rüber zu uns! Der Captain machte den Anfang und erreichte sicher das Ufer. Jetzt war François an der Reihe, aber der zögerte, während die Tiger weiter abtrieben. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Steine. Schnell, mehr Steine! Wir haben keine mehr. Wir machen das schon, Freunde. Zuma, du hilfst François. Ich nehme die Tigermama. Und was soll aus dem kleinen Miezekätzchen werden? Es treibt davon! Das übernehme ich. Autopilot! Dank des Autopiloten konnte der Spezialhubschrauber alleine den Kurs halten. Schnell sprang Sky in den kleinen Hubschrauber und hob ab. Rettungsring! Zuma flog jetzt mit seinem Düsenantrieb zu François hinüber, zog ihn hoch und brachte ihn in Sicherheit. Nun steuerte Ryder sein fliegendes Quad zu dem großen Tiger hinüber. Keine Angst, Tigermama. Deinem Baby wird nichts passieren. Stimmt, Sky? Ja, stimmt, Ryder. Ich bin unterwegs. Nur wenige Augenblicke später tauchte der kleine Hubschrauber auch schon über dem Lavasee auf. Na, du süßer Kerl. Hast du Lust, mitzufliegen? Und wie der kleine Tiger Lust hatte. Mit einem Satz sprang er in den Hubschrauber. Oh, so ein niedlicher Co-Pilot. Passagier an Bord, Ryder. Danke, Sky. Und jetzt schnell raus hier. Wir kommen nach. Jetzt befand sich nur noch die Tigermama auf dem Lavasee. Festhalten! Die Fahrt geht los! Behutsam stupste Ryder das Felsstück, auf dem sie stand, mit seinem Quad zum Ufer hinüber, wo die Raubkatze von den anderen in Empfang genommen wurde. Hallo, Mama! Achu! Sky und das Tigerbaby hatten den Rumpelberg bereits hinter sich gelassen. Puh, das war knapp. Hoffentlich muss ich das nicht nochmal machen. Erleichtert nahm sie Kurs auf den großen Hubschrauber, der über dem Berg seine Kreise zog. Doch im Inneren des Berges wurde es immer gefährlicher. Ryder? Ich glaube, der Vulkan bricht jeden Moment aus. Und wir sollten besser nicht hier sein, wenn das passiert. Auf keinen Fall. Auf geht's. Lauft schnell alle über die Rampe zum Tunnel. Folgt mir. Und passt auf, wo ihr hintretet. Doch dazu kam es nicht mehr. Denn als es das nächste Mal rumpelte, brach die Rampe einfach in sich zusammen. Vorsicht! Und mein Fahrzeug ist zu klein, um alle auf einmal rauszubringen. Und wie kommen wir hier raus? Warum haben wir nur so viel Pech? Jetzt hör bitte auf, immer wieder dasselbe zu sagen. Doch sie saßen wirklich in der Klemme. Im Gegensatz zu Sky, die nun den Autopiloten ausschaltete. So, da wären wir. Heil angekommen. Deine Mama kommt auch gleich raus. Aber Sky irrte sich. Es kam niemand. Sie hätten direkt hinter uns sein müssen, aber ich sehe sie nicht. Sky an Ryder! Sky, wir haben ein großes Problem. Das sah Sky jetzt auch. Was ist mit der Rampe passiert? Wie kommt ihr jetzt da raus? Halte dich bereit, wir arbeiten dran. Also, Fellfreunde, lasst uns die Steine wieder stapeln. Wir müssen die Rampe neu aufbauen. Alles klar, wird gemacht. Ich glaube, dass wir nicht mehr genug Zeit haben. Oh nein, sie werden es nicht rechtzeitig schaffen. Irgendetwas musste ihr einfallen. Kein Vulkan zu groß, keine Pfote zu klein. Ryder, haltet euch bereit. Wir kommen euch jetzt holen. Anschnallen, mein Co-Pilot! Entschlossen lenkte Sky den großen Hubschrauber hinauf zum Krater, aus dem es unaufhörlich qualmte. Was meint sie damit, sie kommen uns holen? Sky, wir passen nicht alle in deinen kleinen Hubschrauber. Wer hat denn was vom kleinen Hubschrauber gesagt? Sky ging in den Sturzflug. Oh. Und dann ging es nur noch bergab. Ich glaube, dass der Vulkan gleich ausbricht. Ich muss es wieder sagen. Nein, du sagst es nicht. Wenn ich es doch sagen muss. Du hältst den Mund. Warum haben wir nur so viel Pech? Ein Geräusch unterbrach die Streithähne. Das war doch nicht möglich. Da kam... Meine Güte, das ist Sky! Alle, die mitfliegen möchten, aufspringen! Das ließ sich niemand zweimal sagen. Auch die Tigermama nicht. Das war sehr mutig. Nur ein kleiner Sturzflug. Wir heben jetzt ab. Festhalten! Es qualmte und brodelte und grollte, als Sky den Hubschrauber wieder nach oben steuerte. Oh, jetzt bricht er aus! Endlich erreichten sie den Rand des Kraters und kaum waren sie draußen, spuckte der Vulkan auch schon Glut, Felsen und Asche. Wow. Glück gehabt! Das war Rettung in letzter Minute, Sky. Tja, Ryder, ich hatte einen echt guten Co-Piloten. Kurze Zeit später landeten alle am Strand, wo die Flunder auf den Wellen schaukelte. Sofort liefen Tigermama und Tigerbaby aufeinander zu und waren im Nu von weiteren Tigern umringt. Und langsam beruhigte sich auch der rumpelnde Berg. Die Gefahr scheint vorbei zu sein. Im Rumpelberg ist nur noch ein Rumpeln übrig geblieben. Kein Grund mehr, Angst zu haben, François. Ich hatte doch keine Angst. Du hattest Angst. Erschrocken klammerten sich die beiden aneinander, als nun die Tigermutter auf sie zulief und den Kopf an ihnen rieb. Und das Tigerbaby tat dasselbe bei Sky. Das heißt in Tigersprache Danke. Schnell zückte Captain Tollpatsch seine Kamera und richtete sie auf die weißen Raubkatzen. Doch schon ging François dazwischen. Ich präsentiere den lebenden Beweis dafür, dass es die weißen Tiger auf der Rumpelberginsel gibt. Toll. Und nicht vergessen, Hilfe holen ist ganz leicht, ein reicht. Aber plötzlich stürmte der kleine Tiger los, stieß gegen François. Der fiel gegen Captain Tollpatsch, die beiden landeten im Sand und die Kamera am nächsten Felsen. Warum haben wir nur so viel Pech? Den Rest des Tages verbrachten die Freunde und die Tiger zusammen auf der Rumpelberginsel. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.